Dass wir diese Debatte führen, hängt ja auch mit den Aktionen der Künstler zusammen. Und ich will Ihnen ganz deutlich sagen, der Senat hat in der vergangenen Woche daraus auch Konsequenzen gezogen. Wir haben für uns klar die Vereinbarung getroffen, wir wollen das städtebauliche Konzept überarbeiten. Und die Richtung ist keineswegs unklar. Die Richtung ist gezielt, die Kritik aufzunehmen, die sich daran festmacht, dass der Erhalt der historischen Substanz noch wichtiger genommen werden muss. Ein anderes Ziel ist, dass künstlerische Nutzungen an diesem Ort ermöglicht werden sollen. Und mit dieser klaren Richtung führen wir Gespräche. Aber ich will hier auch ganz deutlich sagen, es ist notwendig dazu, Gespräche zu führen. Weil wir befinden uns nicht in einem vertragsfreien Raum. Und die Mitglieder der Bürgerschaft und die hier Aktiven oder Mitglieder der Hamburger Verwaltung wissen das ja auch, dass es eine Vertragslage gibt. Und wir haben festgestellt, auch wenn die Erwartung teilweise anders war, dass sich der Investor vertragsgemäß verhalten hat, was die Fristen angeht. Und das ist dann auch mal erstmal die Gesprächsbasis, die da ist. Hier ist einiges über den Investor gesagt worden. Ich will nur Folgendes ergänzen oder ich will auf Folgendes von meiner Seite hinweisen. Ich bedauere es sehr, dass der Investor einen Rechtsweg beschreitet gegen uns, gegen die Stadt, dass wir Nutzungsvereinbarungen mit den Künstlern geschlossen haben und diese fortsetzen wollen. Ich bedauere das zutiefst und ich hoffe, dass der Investor diese Position auch noch einmal überdenkt. Ich finde es auch unglaubwürdig, zu seinem geäußerten Verhalten, wie er die kreative Leistung und auch die Interessen der Künstler angeblich einschätzt. Ich sage das nur, auch diese Situation ist Ihnen bekannt, macht die Gesprächssituation nicht einfach. Und insofern sage ich etwas zu den Vorwürfen, die ich auch insbesondere aus Seiten der SPD in den letzten Tagen öffentlich gelesen habe. Da richte ich mich auch persönlich an Sie, Herr Grote. Sie haben im vergangenen September öffentlichkeitswirksam deutlich gemacht, dass der Investor jetzt zum Glück die Kurve gekriegt hat. Da ging es und da wurde geschrieben über die Rettung des Gängeviertels. Da haben Sie sich öffentlichkeitswirksam geäußert, auch der Bezirksamtsleiter von Mitte hat sich öffentlichkeitswirksam positiv auf den städtebaulichen Vertrag bezogen. Er ist ja auch im Namen der Stadt von dem entsprechenden Bezirksamtsleiter vereinbart worden. Und das, finde ich, muss man dann auch nochmal im Hintergrund haben, dass man sieht, Mensch, diesen städtebaulichen Vertrag, den haben wir ja selber geschlossen. Und da ist die Gesprächssituation entsprechend definiert mit dem Investor. Das möchte ich hier ganz deutlich zu der Kritik sagen, die mir in den letzten Wochen sehr eigentümlich schien. Sind auch insofern zur Selbstkritik fähig, dass wir andere Ziele anstreben. Und so rufe ich gerade die Akteure im Bezirk Mitte der SPD auf, mitzuarbeiten, dass wir eine gemeinsame Stimme der Stadt finden. Denn nur dann haben wir für die Friedensumfrage erfolgreich mit dem Investor zu sprechen. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, die Senatspolitik ist viel differenzierter, als Sie das hier so darstellen. Sie sind nicht auf der Höhe der Zeit, Herr Grote. Wir haben letzt hier auch kundgetan, dass die Konzeptqualität eine entscheidende Größe ist bei der Veräußerung städtischer Grundstücke. Das bezieht sich auf städtebauliche Qualitäten, das bezieht sich auf wohnungspolitische Ziele. Das ist Gegenstand der Debatte hier zum Wohnungsbauentwicklungsplan gewesen, Ihr Feld. Da kann ich Ihnen nur sagen, die Senatspolitik hat sich da weiterentwickelt und auch in dem Leitbild des Senats finden Sie bei der Debatte um Wachsen mit Weitsicht ganz bewusst die Langfristperspektive hervorgehoben. Insofern will ich sagen, wir versuchen und arbeiten daran im Senat auch immer reflektorisch zu überlegen, was ist im Sinne der gesamten Stadt richtig, wo korrigiert man sich und wo und wie nimmt man aber auch Rücksicht auf das das Thema Wirtschaftlichkeit, soziale Fragen, Umweltverträglichkeit und weiteres. Insofern möchte ich auch noch einen Punkt ergänzen, der in der Tat durch die Gängeviertelsituation ausgelost wurde. Wir haben nämlich in der Tat eine übergeordnete Debatte über die Stadtentwicklung und die stadtentwicklungspolitischen Ziele. Und da möchte ich schon sagen, da müssen wir registrieren, dass es eine viel größere öffentliche Beteiligung gibt, dass sich Initiativen bilden, dass die sich eine Stimme verschaffen, und das ist gut so. Aber ich will auch dazu aufrufen, ich stehe so unter dem Eindruck eines Artikels, den ich unlängst in einer großen Hamburger Tageszeitung gelesen habe, ich gucke nochmal, wie der Titel da war, wo Wachstum zum Brennpunkt wird. Ich glaube, wir müssen als diejenigen, die Gestaltungsauftrag in dieser Stadt wahrnehmen wollen, auch den Mut haben zur Differenzierung, auch den Mut haben zur Auseinandersetzung. Ich empfinde es ganz anders, die Diskussion, die um ein zukünftiges IKEA in Altona diskutiert wird, ich empfinde es als was anderes, als wenn da nur eine eindimensionale Zielsetzung verfolgt wird. Das hat schon Herr Kerstan deutlich gemacht. Da muss sich jede Fraktion hier positionieren, ob sie sagt, das ist nicht nur ein Problem der Aufwertung, wenn ein solches Möbelhaus dahin käme, sondern da gibt es auch Chancen für den Einzelhandel in der Region und Initiative hin oder eine Initiative her. Da müssen wir uns als Politiker entscheiden, was wir inhaltlich wollen. Ich sage jetzt auch, da wird dann diskutiert über die Thematik, ist ein Neubau am Elbhang möglich oder nötig. Das ist richtig, wir arbeiten da an einem Konzept. Und ich sage ganz deutlich, ich finde es gut, dass in Hamburg am Elbhang mit Elbblick auch sozialer Wohnungsbau stattfindet. Und das ist dann immer nicht nur ein Wohnungsbau für Reiche, sondern wir verfolgen da ganz andere Konzepte. Und dazu sollte eine Stadtregierung und eine Bürgerschaft auch stehen und das auch öffentlich deutlich machen. Und wir sind, dazu will ich zum Ende kommen, auch in der Lage, bisher verfolgte Ziele anzupassen, zu korrigieren, in einem Dialog Konzepte zu verändern. Und da bin ich wieder beim Gängeviertel. Ich habe Ihnen die Richtung der Gespräche deutlich gemacht. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr gemeinsam als Senat dort agieren und dass wir sehr gemeinsam unsere Positionen abstimmen. Und ich hoffe, dass deswegen die Fantasien, dass der Finanzsenator was anderes plane, als die Stadtentwicklungssenatorin will oder die Kultursenatorin sage. Ich kann Ihnen sagen, verlassen Sie sich darauf. Wir verhandeln mit dem Investor sehr einstimmig. Wir schaffen Transparenz gegenüber den Künstlern und wir schaffen Transparenz gegenüber dem Bezirk Mitte. Und ich hoffe, dass wir mit dem zusammen als Stadt eine vernünftige Gesprächsebene gegenüber den Dritten finden, die da jetzt im Boot sind, und dass wir ganz zum Schluss eine verbesserte Situation im Gängeviertel werden haben können. Und dazu, glaube ich, haben dann die Künstler uns einen richtigen Anschluss gegeben. Das wird noch eine schwierige Situation, die vor uns liegt, aber ich glaube, wir haben eine große Chance. Der Senat ist bereit, diese Chance wahrzunehmen. Und ich hoffe auch mal auf eine solidarische Unterstützung, wenn wir uns im Ziel angeblich so einig sind. Dann geben Sie sich einen Ruck. Dankeschön.